Das Gedenkkomitee der Sozialistischen Partei Benins für den Generalismus Kim Jong-il wurde am 26. Oktober in Cotonou gebildet. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste zu organisieren.